Ein Jüngling still und karg, mit Augen dunkel, Seel von alter Zag. An seinem Antlitz ruht ein Narbenzeichen roh. Die Dorfborn flüstern, hassen leis und froh. Er schritt allein des Herdfeuers Licht vermisst. Zur Erde kam er nicht, wo Mutter Stille ist. Die Glocke schlug, doch Jack blieb fern und stumm. Sein Herz ein Berg, sein Weg so kalt und krumm. Das Wort wie Dorn und Jacks Gebein wird stumm, der Morgen bleibt ihm vor. Oh Jack, oh Jack, dein Name wäret nicht das Dorf nicht milde, sondern voller Gicht. Oh Jack, oh Jack, dein Weg führt dich von hier, das Echo schreit. Zu Handens hier. Die Frauen stehen im Tor, sie neigen sich und sehen, als hätt ihr auch ein Gift, als wollt es nie vergehen. Die Männer ziehen die Stirn, die Krämer zeigen Spott und reden leis vom Unglück, dass sie meinen Trott. Die Kinder springen vor mit Reim und frechem Mund. Jack hat die Narbe, Jack ist gar nicht rund. Sie schreien alte Reime, schmeißen Steine, lachen laut. Die Kinderschar ist scharf, der Sport wird hart und braut. Was Angst verborgen lag, es wächst zu offenem Hohn. Die Nacht um Jack wird dich kein Stern, kein sicherer Lohn. Oh Jack, oh Jack, dein Name wäret nicht das Dorf nicht milde, sondern voller Gicht. Dich von hier, das Echo schreit, geh vor zu Handans hier. Schwer von kaltem Wind, gedacht an Mutters Antlitz, an ihr leises Kind. Die Türe schloss, er sagt kein Blick zurück, kein Flehen. Der Pfad lag hart und rau, die Welt begann zu gehen. Im Herzen brannte Frage, doch der Mund sprach nicht. Ich geh und wart ein Schatten vor dem Morgenlicht. Oh Jack, oh Jack, so ziehst du durch die Zeit, das Dorf bleibt stumm in neckischer Heiterkeit. Oh Jack, oh Jack, doch weit ist deine Spur, das Echo folgt dir nach und trägt deinen alten Schwur. Die Wege brechen auf, das Dorf wird klein und leis. Jack wandert aus, die Nacht sein eigener Preis. Und Jack ging fort, der Wind sein einz'ge Freund. Jack ging fort, der Wind sein einz'ger Freund.